SR-Fernsehen und in 1Live. Meldet uns über 1Live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Domian. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir beginnen mit einer neuen Woche, die ein bisschen kürzer ist wegen des Feiertages am Freitag. Aber wir sind mit Elan dabei und ich freue mich, dass ihr da seid. Und wir beginnen mit einer freien Themennacht wie immer montags. Ihr könnt also gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Ganz egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin hat den schönen Namen Olga und ist 26. Guten Morgen, Olga. Hallo, Domian. Hallo, Olga. Bist du traurig? Ja, mein Thema ist halt, wie ich mit deinen Kollegen auch schon geredet habe, dass ich an mir rumkaue. Also, dass du an dir herumkaust. Das hat halt mit Fingernägelknabbern angefangen in der Kindheit. Ja. Und dass man sich dann irgendwann die Hornhaut auch abgebissen hat. Ja. Denn manchmal in der Nervosität. Bitte? Wenn ich nervös war oder sowas. Ja. Okay, Kindheit, Fingernägel, Hornhaut. Und jetzt? Was knabberst du jetzt? Ja, es war sogar so schlimm, dass ich das auch ganz schön entzündet hatte und dass ich auch ins Krankenhaus musste. Wo kaust du denn überall? An den Füßen, an den Knien, an den Fingern. Du kaust auch an den Füßen? Ja. Was und wo genau kaust du denn da? Ja, die Zehennägeln. Ja. Die Ferse. Die Hornhaut dort? Ja, genau. Und das war halt schon irgendwann, war halt keine Hornhaut mehr da und dann beißt man halt weiter. Ins Fleisch? Ja, aber nicht schon, ja. So, dass es manchmal blutig ist? Ja. Wenn du diese Hornhaut zum Beispiel von den Füßen abknabberst, was machst du? Dann schluckst du die runter? Ich kau halt darauf rum. Man schlug ich es runter. Ja. Also Füße hast du halt gesagt, Knie auch? Ja, halt an den Stellen, die halt hart sind, wo es nicht weh tut besonders. Wie sehen denn zum Beispiel deine Füße aus? Bleiben wir mal dabei. Wenn du, beschreib sie mir mal. Ja, die sind halt, Zehennägel sind halt, wachsen manchmal gar nicht mehr nach. Von keinem Zeh mehr? Manche schon noch, aber der kleine zieht zum Beispiel gar nicht mehr. Mhm. Ja, ich habe mit den großen Zehen wächst es halt noch nach, aber bei den ganzen anderen fast gar nicht mehr. Ja. Das machst du jetzt schon so viele Jahre und jetzt bist du 26. Genau, und halt auch, dass meine Beziehung deswegen auch gescheitert ist. Seit wann ist die jetzt gescheitert? Ich bin mit 24, habe ich ihn kennengelernt und das ist jetzt ungefähr vor knapp einem Monat vorbei. Mhm. Das ist daran gescheitert. Warum genau? Was hat er gesagt? Ja, du sitzt doch nur in der Ecke rum und knabberst an dir rum und bist dann nervös und... Mhm. Was machst du denn so im Leben, beruflich zum Beispiel? Ich hatte in der Gastronomie gearbeitet, aber das kann ich nicht mehr ausüben und ziehe momentan Hartz IV. Warum kannst du das nicht mehr ausüben? Leute gucken mich komisch an und weil, warum? Ich sehe das auch, dass man in der Gastronomie ein bisschen ein hygienisches, ästhetisches. Ästhetisch, also weil die Hände so zerkaut aussehen, meinst du, dass das... Absolut, das geht gar nicht. Mhm. Nun deutet das ja vermutlich auf eine sehr schwere, oder mit Sicherheit, auf eine sehr schwere seelische Störung oder Erkrankung hin. Ist dir das so klar? Ich denke schon, ich bin halt finde ich, also ich, mir macht halt auch nichts Spaß oder so. Ich stelle mir gerade vor, wenn du dir an den Füßen das alles abbeißt, da musst du auch ständig extreme Verrenkungen machen, dass du an die Füße rankommst. Das geht schon. Warst du denn schon mal in einer Behandlung bei einem Psychologen oder Psychiater? Ja, meine Eltern sind damals mit mir überall hingegangen und die sagen halt immer, wenn ich nicht dafür bereit bin, dann hat das auch keinen Sinn. Und bist du nicht bereit dafür? Klar will ich was ändern, aber... Hast du auch eine Ausbildung gemacht oder einen Schulabschluss? Nee, habe ich nicht. Hast du nicht? Du klingst sehr, sehr traurig, ne? Ja, ich bin halt jetzt ein bisschen aufgeregt. Ich bin halt froh, dass ich einfach mal bei dir in der Sendung sein kann und mal hier auch mal mit dir reden kann, weil deine Sendung gucke ich wirklich regelmäßig. Und da freue ich mich auch immer drauf. Das ist ja natürlich klar, dass wenn man zu einem Therapeuten geht, wegen einer solchen Sache, muss man auch wollen, muss man auch eine Veränderung wollen. Und da muss man auch mitmachen wollen. Ja, mir ist das immer so unangenehm alles. Warum eigentlich? Du erzählst hier doch sehr gut bei mir und offen. Das ist ja auch so. Wenn die Leute mich sehen, ist mir das dann unangenehm. So geht das. So bin ich auch eigentlich selbstbewusst. Aber nicht sobald die Leute mich sehen, dann fühle ich mich ganz anders. Dann fühle ich mich schlecht einfach. Nur sehen dich da ja keine Leute, sondern ein Arzt oder ein Psychologe, dessen Job das ist, sich mit so etwas zu beschäftigen. Ja, aber auch wenn ich zu den Ärzten gegangen bin, wenn die Wunden schlimm waren, habe ich immer gemerkt, dass die anderen Mitarbeiter im Krankenhaus komisch geredet haben, komisch geguckt haben. Lass mich mal dich bitte noch etwas fragen, so zu deiner Jugendzeit und Kindheit. Hast du in dieser Zeit etwas erlebt, was sehr schlimm oder schwierig für dich war? Ja, dass ich halt mit meinen Gleichaltrigen halt immer Probleme hatte. Dass ich mich immer unwohl gefühlt habe. Haben deine Eltern dich geschlagen als Kind? Nein, haben die nicht. Wie würdest du so deine Kindheit beschreiben? Wie war die? Abgesehen jetzt davon, dass du in der Schule, so vielleicht ein Außenseiter warst. Also ich hatte eigentlich tolle Eltern, da kann ich mich eigentlich gar nicht beschweren. So, klar habe ich sehr mal unter meinem Bruder gelitten, aber... Hast du denn für dich so eine Ahnung? Du hast doch wahrscheinlich darüber auch sehr viel nachgedacht. Woher das kommt, dass du diesen extremen Drang hast, dich ja zu verletzen, dich zu entstellen fast schon? Ja, manchmal ärgere ich mich über mich selber. Aber du hast keine Idee, woher es kommt. Ja, doch, dass ich einfach nicht mal irgendwie damit aufhöre und mal endlich mal ein normales Leben führe. Ja, aber das beantwortet nur nicht die Frage, was die Ursache davon ist. Es muss ja eine Ursache haben. Das kann ich auch nicht sagen. Es hat angefangen mit den Fingernägeln knabbern. Weißt du, Olga, und das ist eben die Aufgabe, wenn du bei einem Fachmann bist, dass man gemeinsam versucht, die Ursache rauszubekommen und entsprechend sich dann auch vielleicht helfen lassen kann und dass man das dann vielleicht auch verliert, diese Störung und diese Erkrankung. Deswegen möchte ich wirklich appellieren, du hast es ja hier jetzt auch schon toll gemacht und hast mir erzählt, gut, das ist anonym und wir sind weit auseinander. Aber dennoch, dir Hilfe zu holen, professionelle Hilfe. Ich glaube, dass das der einzige Weg ist für dich, dass du da rauskommst. Ja, ich habe auch jetzt bald wieder einen Termin. Ich hatte, also wo ich jetzt in der Beziehung war, habe ich gar nicht mehr irgendwas in die Richtung gemacht. Aber ich denke jetzt auch, durch die Trennung meines Freundes werde ich auf jeden Fall Hilfe brauchen und die werde ich auch in Anspruch nehmen. Und bei dem Herrn, bei dem ich bin, den kenne ich auch schon, aber also ich war schon mal einmal da und mir das gut getan, aber ich wollte dann irgendwann nicht mehr dahin gehen auf einmal. Gut, dann bin ich schon mal beruhigt, dass du diesen Termin hast. Dennoch möchte ich, dass du auch noch einige Worte mit Anna sprichst, meiner Psychologin heute Nacht. Ja. In der Hoffnung, dass sie dir vielleicht auch noch einen Tipp geben kann, welche Art von Therapie gut wäre oder am besten wäre für dich. Sie hat das Gespräch mitgehört und kann dann gleich daran anknüpfen. Okay, danke, Domian. Liebe Olga, dann bitte ich dich aufzulegen. Die Anna ruft dich an. Ich wünsche, wenn du jetzt zu einem Psychologen gehst, dass es erfolgreich wird und dass du aus diesem Hamsterkäfig herauskommst und dass es dir demnächst dann wieder sehr viel besser geht. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Danke, Jürgen. Sehr gerne. Du legst auf, wir melden uns gleich. Du bist eine super Persönlichkeit, das wollte ich dir einfach nochmal sagen. Dankeschön, sehr, sehr nett von dir. Danke, Domian. Tschüss, Olga, tschüss. 0800 220 50 50 und schon haben wir die Sabine. Und Sabine ist 39. Guten Morgen, Sabine. Guten Morgen. Sabine, Domian. Über was geht's? Um was geht's? Über was reden wir beide? Um eine ziemlich prekäre Sache, weil ich habe jemanden kennengelernt vor einiger Zeit. Mhm. Und am Anfang fand ich das auch nicht so schlimm, aber der ist halt verheiratet, hat zwei Kinder, das wusste ich halt auch von vornherein. Mhm. Hat er gleich mit offenen Karten gespielt? Ja, eigentlich schon. Aber ich hatte mich irgendwie total verguckt. Und wie hast du ihn denn kennengelernt? Wo hast du ihn denn kennengelernt? Auf einer Arbeit. Auf deiner Arbeit? Nicht auf meiner Arbeit, aber auf seiner Arbeitsstelle. Okay. Und eigentlich war das eine ziemlich bescheuerte Situation, aber ich habe mir halt nichts größer dabei gedacht, ne? Mhm, Ja, und dann? Ja, das ist jetzt halt so mehrere Jahre jetzt schon, hat jetzt schon mehrere Jahre gelaufen. Ach und so, das läuft so lange schon? Ja, das ist nicht erst seit gestern. Das läuft mehrere Jahre. Das heißt, hast du denn auch wirklich ein Verhältnis mit diesem Mann oder ist es eine Schwärmerei? Nee, ich habe wirklich ein richtiges Verhältnis mit ihm gehabt. Mit ihm gehabt? Also hast du es nicht mehr im Moment? Im Moment sieht es so aus, als ob es nicht mehr so wäre, ja. Ja. Wie lange jetzt insgesamt? Wie viele Jahre? 5, 6 Jahre. Ach du lieber Gott, 5, 6 Jahre. Mann ist verheiratet und hat zwei Kinder. Ja, ich weiß, das ist eine total bescheuerte Situation und es tut mir auch wirklich leid, aber der hat halt hat halt niemals locker gelassen und im Nachhinein ist mir das aber auch klar geworden, dass er sich niemals von seiner Frau trennen wird. Warum? Ja, weil wegen den zwei Kindern, sagte er die ganze Zeit. Und der hat dann mal eine Zeit lang bei mir gewohnt und es war total irre, wirklich. Und die Frau, die hat ihn sogar noch bei mir zu Hause abgeholt. Ach, so weit war es schon gekommen, dass er bei dir wohnte und die Frau wusste auch Bescheid. Anscheinend schon, sonst hätte sie ihn ja nicht mehr bei mir abgeholt. Ja, und jetzt, warum ist es jetzt zu Ende? Ja, die Situation ist halt so, ich weiß gar nichts mehr über diesen Menschen, weil wir haben, am Anfang haben wir immer super gut miteinander gesprochen, wir haben geredet, wir haben wirklich über Gott und wir haben uns über alles unterhalten. Also der Kontakt ist abgebrochen im Moment? Im Moment schon, weil ich habe den Siegel davor geschoben. Seit wann ist er abgebrochen? Lass mich nicht lügen, seit das letzte Mal, wo ich mit ihm telefoniert habe, war glaube ich vor 3 Wochen. Mhm. Du hast den Riegel vorgeschoben. Warum? Ja, weil für mich also ich war vor 6 Jahren auch noch verheiratet und meine Ehe ist halt in die Brüche gegangen. Ach, du warst auch verheiratet, als du mit ihm schon zusammen warst? Also zusammen rumgemacht hast? Ja, genau. Ach so, ja, okay. Oder auch nicht okay, aber ich verstehe es so. Hm? Genau. So, und für mich ist jetzt halt so weit gekommen, wie gesagt, er hatte mal kurze Zeit bei mir gewohnt. Warum hast du den Kontakt abgebrochen jetzt? Ich konnte nicht mehr. Weil? Ich hatte das Gefühl, dass er nur noch Sex haben wollte. Ja, wahrscheinlich wollte er das die ganze Zeit. Das mag ja sein und eventuell mochte ich das ja auch eine Zeit lang, aber für mich war irgendwann mal so die Tatsache, ich habe da keinen Bock mehr drauf gehabt. Weil du eigentlich gerne mit diesem Mann richtig zusammen gewesen wärst. Eine Zeit lang mit Sicherheit, aber dadurch, dass wir das auch probiert haben und er bei mir eingezogen ist, war das echt... Ist der richtig bei dir mit Sack und Pack eingezogen? Der hat seine Koffer gepackt und ist bei mir eingezogen. Wie lange war er bei dir? Ich weiß es nicht. Ich habe viele Dinge verdrängt und ich versuche das. Du musst ja wissen, ob er einen Monat bei dir war oder ein halbes Jahr. Ja, doch, bestimmt. Nein, so lange auf gar keinen Fall, weil so lange hätte ich das niemals ausgehalten. Du hättest es nicht so lange ausgehalten mit ihm? Nein. Warum? Nein. Weil für mich war klar, er hat eine Frau und er hat zwei Kinder und das ist für mich das ist eine oberste Priorität, die da ist. Und für mich ist einfach, er geht zurück und wir hatten unseren Spaß und Ende. Ja gut, ich meine, das wusstest du vorher auch, dass er Frau und Kinder hat und du hast das so viele Jahre mitgemacht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Was ist jetzt das Problem? Du hast Schluss, das ist komisch gelaufen, sehr merkwürdig. Du hast eine Einsicht gewonnen und du hast Schluss gemacht. Wo ist jetzt das Problem? Ich habe eben nicht richtig Schluss gemacht. Es gab eine Geschichte von ihm weil wir kennen uns eigentlich in- und auswendig. Das ist das Problem. Ja, Er hat mich mit einer Sache in der Hand und kann mich damit unter Druck setzen. Du sprichst in vielen Rätseln. Mit welcher Sache hat er dich in der Hand? Ja, es gibt da halt, wie soll ich sagen, reicht das nicht, wenn ich sage, der hat mich in der Hand? Weil ich würde das ungern sagen. Also der könnte dir großen Schaden zufügen. Richtig. Wenn du strikt dabei bliebest, Schluss zu machen, so? Ja, genau. Weil er eigentlich das gerne weiterlaufen lassen möchte. Ja, und der hat mir das auch sehr deutlich gezeigt, dass er... Dich erpressen würde. Ja, nicht erpressen würde, aber der hat mir gezeigt, dass er auch anders kann, wenn er will. Und was hat er denn gemacht? Der ist in meine Wohnung eingedrungen, ohne dass ich das wollte und ohne dass ich es gewusst habe. War er auch zu dir gewalttätig? Nein, auf keinen Fall. Aber das ist jetzt für mich so schwer zu beurteilen. Wenn ich nur eine Ahnung hätte, was der da gegen dich in der Hand hat. Ich respektiere das, wenn du das jetzt hier nicht öffentlich sagen willst. Ich kann jetzt nur so schwer das Risiko einschätzen, was damit verbunden ist. Das ist ja eine heikle... Damit würde meine Grundexistenz kaputt gehen. Es geht um Geld. Ja. Würde meine Lebensgrundlage kaputt gehen, sagen wir es mal so. Und es gibt keine Möglichkeiten für dich zu wehren, gegen das, was er eventuell tun könnte. Ja. Gibt's ich nicht. Weiß, dass ich mich dann aus NRW verziehen könnte, weil ich hätte dann keinerlei Chancen, überhaupt nochmal irgendwie Fuß zu fassen in dem, was er da hat. Wie kommt es überhaupt, dass du dich in so eine Falle begeben hast? Ja, wie kommt so etwas? Wie passiert sowas? Wenn man jemanden vertraut, weil ich meine, 6 Jahre ist kein Pappenstiel und das ist nicht gerade mal so eben. Und dann weiß man halt von dem anderen Dinge, die... Das heißt also im Klartext, wenn du jetzt eine freie Frau wärest, würdest du auf jeden Fall Schluss machen und die Sache beenden? Ja, auf jeden Fall. Weil du eigentlich an dem Mann nicht mehr interessiert bist? Genau. Da ist keine, die Liebe ist weg? Ja. Die Sexlust ist auch weg? Ja. Verstehe. Weißt du was, Sabine? Wir müssen da richtig offen reden. Und das können wir hier nicht in der Öffentlichkeit, das respektiere ich, was du gerade gesagt hast. Das müssen wir dann im Hintergrund machen. Weil erst wenn ich oder wir wissen, um was es da geht, können wir dir da auch vielleicht noch konkretere Ratschläge geben. So eiern wir da so rum und ich kann gar nicht so richtig was Vernünftiges sagen. Verstehst du? Okay, ja, das verstehe ich schon. Auf jeden Fall, ich war auch schon selber beim Psychologen gewesen, weil ich weiß ja manchmal gar keinen Rat mehr. Du hast doch ein bisschen Angst vor diesem Mann jetzt? Nee, richtig Angst habe ich nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber wie gesagt, ich hatte schon, also ich komme aus Baden-Württemberg. Mhm. Und ich hatte schon, also meine, ich wohne jetzt in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und ich hatte halt meine Tante angerufen und ich hatte sie schon mal so seelisch drauf vorbereitet. Ich sagte, pass mal auf, wenn ich meine Sachen packen muss, weil hier alles meine Existenzgrundlage kaputt gegangen ist. Dann ist ja schon mal vorgewarnt. Ich sag, ich glaube, ich muss dann meine Sachen packen und einfach mal zu dir kommen und neu anfangen. Ja. So, Sabine, an dieser Stelle brechen wir jetzt hier auf dem Sender ab, weil wir müssen, wir müssen Klartext reden, sonst bringt das alles nichts. Und das machen wir im Hintergrund unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Einverstanden? Das ist nett, ja. So, gerne. Wir melden uns gleich bei dir. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50. Und jetzt habe ich aus Versehen eine falsche Leitung gedrückt und die Regie möge das mal bitte rückgängig machen, denn es geht jetzt weiter mit dem Michael. Und Michael ist 21. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo, Michael. Hi. So, über was reden wir beide? Und zwar über meinen Knastbesuch. Dein Knastbesuch? Ja, genau. Was heißt das? Bedeutet, ich war ein halbes Jahr im Gefängnis. Ach so, na gut, wenn man das Besuch nennt, verstehe. Du warst ein halbes Jahr im Knast. Genau. Warum? Und zwar wegen verschiedenen Delikten und ausschlaggebend war halt die gefährliche Körperverletzung. Was hast du denn gemacht? Und zwar hatte ich dann eine Auseinandersetzung mit einem jungen Mann, wo dann zu viel verletzt wurde halt. Den du zu stark verletzt hast? Ja. A, warum Auseinandersetzung? B, was hast du mit dem gemacht? A, wegen zu viel Alkohol und B, wegen, ich habe ihm ein Tischbein über den Kopf gezogen. Mhm. Also als, aber als Notwehr eigentlich und das hat halt, war halt eine große Verletzung. Aber du hast den Streit angefangen? Nee. Angefangen hat er ja, aber durch die große Verletzung wurde ich ja dann bestraft dafür. Weil du ihm die große Verletzung zugefügt hast, ja, genau. die du nicht hättest zufügen müssen, du hättest dich auch zurückziehen können, vermutlich. Genau, eigentlich schon, ja. Wie verletzt war denn dieser Mann? Also der konnte 3 Wochen lang nicht richtig essen, weil die Schläfe getroffen wurde und die Schläfe war dick angeschwollen. Mhm. Und er konnte nicht mal seinen Mund mehr aufmachen, war halt so ein ärztlicher Attest. Und du hast das im Suff gemacht? Im Suff, ja. Er war auch im Suff, ich war auch im Suff. Ja. So, dafür war es ein halbes Jahr. War das Untersuchungshaft oder war das die Strafe? Nee, war die Strafe. Ja. Also Untersuchungshaft habe ich nicht bekommen und zwar direkt die Strafe dann. Hm. Und da wollte ich halt berichten, was alles da passiert ist im Gefängnis. Weil ja, erzähl mal, was da passiert ist. Was abgelaufen ist, kennt man nur von Filmen, wie zum Beispiel jetzt mal einfach so kommen die da rein und nehmen die Zelle mal auseinander und schauen überall nach, obwohl du 2 Tage davor auch schon kontrolliert wurdest. Also Moment, wir müssen ein bisschen ordentlicher erklären. Also da kommen das Wachpersonal kommt rein und nimmt die Zelle auseinander, weil die irgendwie vermuten, dass da Rauschgifte oder irgendwas drin ist in der Zelle. Genau. Ja. Und dann denkt man sich auch, ja, ihr wart vor 2 Tagen da und was sagen darf ich ja auch nicht so groß, weil die dann sagen, ja, wir sind die Wärter, du bist ja nichts. Mhm. Also die haben die Zelle auseinandergenommen, das heißt, die haben alles durchsucht und alles durcheinander gemacht und das war's. Warum? Und dann auch noch Schikanen, wie zum Beispiel erstmal ausziehen, dann vor die Zelle treten und dass sich auch alle dann nackt sehen, sich auch was Unbequemes und vielleicht bestand ja ein Verdacht, dass irgendwas da reingeschmuggelt worden war. Ja, also der Verdacht bestand, aber wenn man jetzt kontrolliert und nach 2 Tagen wieder und dann wieder, irgendwann mal können die es ja auch lassen. Aber das war das kleinere Problem. Dann gab es auch Probleme mit, dass die dir versucht haben, Drogen unterzuschieben, dass du in Einzelhaft kommst und... Moment, wer hat versucht, dir Drogen unterzuschieben? Die Wärter. Die Wärter? Ja. Wie, die Wärter? Halt, wollen dir Also du meinst, dass die dir Drogen unterschieben wollten, weil? Nicht mir, also bei mir war es jetzt nicht der größere Fall, aber bei meinem Zellennachbar war das das Problem. Und der wollte auch dagegen angehen mit seinem Anwalt, aber nie Termine bekommen mit seinem Anwalt. Und auch mal, das Krasseste war ja, dass die meinen Besuch dann gesperrt haben, weil ich angeblich einen Streit angezettelt habe. Hattest du den nicht angezettelt? Nee, habe ich nicht angezettelt. Mhm. Okay, was noch? Dann gab es das Problem mit dem Essen zum Beispiel, dass manche Leute schöneres Essen bekommen haben als zum Beispiel ich. Ich habe bekommen Erbsen, Karotten und Kartoffelpüree und bei den anderen sieht man Steaks, Fisch und alles Mögliche. Wie gibt es denn da nicht ein Einheitsessen? Nee, das Problem ist, wir dürften nur in unseren Zellen essen, also in der Kantine. Warum durftest du denn nur in der Zelle essen und nicht in der Kantine? Also es gibt zwei Arten von Häftlingen. Einmal die normale, die wo circa 20 Stunden eingesperrt sind, 4 Stunden Freigang haben. Mhm. Und dann gibt es noch die, wo 23 Stunden eingesperrt sind und eine Stunde Freigang haben. Dazu gehörtest du? Ja. Mhm. Weil du eine härtere Nummer für die warst, oder warum? Nee, also dass ich eine Gefährdung für die anderen dann bin, dass sie sich nicht resozialisieren können. Gut, was gibt's noch zu meckern? Also dann war das Problem, also mein größtes Problem ist, dass ich jetzt seitdem ich draußen bin, verheiratet bin, aber dort drin halt mit dem männlichen Geschlecht auch ein bisschen was zu tun hatte. Du hattest mit dem männlichen Geschlecht da drin was zu tun, obwohl du so 23 Stunden eingesperrt warst? Ich hab ja einen Zellennachbar. Und ja, also wir schreiben uns immer noch, er ist immer noch drin, obwohl ich verheiratet bin. Ich habe halt richtig das schlechte Gewissen. Was hast du denn was ist denn da passiert im Knast mit dem männlichen Geschlecht? Ja, wir hatten halt immer, wir haben über Probleme geredet, abends immer zusammen gehockt und irgendwann mal verliebt man sich halt da schon, auch wenn es ein Mann ist und es unüblich ist. Achso, du hast dich in den Genossen, ich verstehe nicht, du hattest doch eine Einzelzelle. Nee, ich habe ihn richtig deftig in den Arsch gefickt. Aber du hattest eine Einzelzelle? Nee. Achso, du hast mit dem in der Zelle gesessen, oder wie? Ja, genau. Aha. Also, jetzt erstmal zu dem Ersten. Ich habe eine Frage, dieser Elch hinter dir. Der sieht so geil aus. Weißt du was, Michael, wir unterhalten uns jetzt nicht mehr weiter. Das ist mir ein bisschen zu blöd. Komm. Hier ist Lina. Lina ist 20. Guten Morgen, Lina. Einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Lina. Um was geht's bei dir? Und zwar, ich bin seit 3 Jahren mit meinem Freund zusammen. Ja. Und vor 2 Jahren, also da ganz am Anfang der Beziehung, habe ich noch bei meiner Mutter gewohnt. Mhm. Und vor 2 Jahren ist dann der gesamte Goldschmuck meiner Mutter weggekommen. Mhm. Und in Frage kam eigentlich nur meine Mutter, ich, meine Schwester und mein Freund, weil sonst keiner in der Wohnung war. Goldschmuck im Wert von ungefähr? Das waren 2500 D-Mark. D-Mark? Also ich weiß nicht, also müsste man dann halt umrechnen, aber meine Mutter hatte die Kassenzettel und hat das dann zusammengerechnet. Ach so, von damals, ich verstehe, ja. Genau. Und meine Schwester fiel weg, ich fiel weg, meine Mutter auch, blieb nur noch mein Freund über. Vater gibt's nicht in der, gab's nicht da in dem Haushalt? Nee, der ist schon lange ausgezogen. Mhm. Auf jeden Fall, und der, meine Mutter hatte halt von vornherein ihn in Verdacht. Mhm. Mittlerweile weiß ich, dass ich es wahrscheinlich damals einfach nicht wahrhaben wollte. Mhm. Hab ihn somit auch in Schutz genommen. Meine Mutter hatte damals auch eine Anzeige gemacht. Gegen ihn? Wo dann, genau, gegen ihn. Oh. Aber da war natürlich dann die Stimmung kaputt zwischen euch allen so. Ja, also ich war auch ziemlich sauer auf meine Mutter und wir haben uns deswegen auch ziemlich doll in den Haaren gehabt. Wie hat denn dein Freund darauf reagiert, auf diese Anschuldigung? Also er hat eigentlich nur ganz trocken gesagt, nee, war er nicht. Mhm. Dann hat sie ihn angezeigt. Das heißt, genau, die Polizei hat ermittelt in irgendeiner Form? Genau. Ja, und halt, ich denke mal, durch meine Aussage, dass ich gesagt habe, dass er eigentlich zu jeder Zeit, wo er bei uns war, immer in meiner sozusagen Aufsicht war, also dass ich ihn die ganze Zeit sehen konnte, dass das dadurch nicht gewesen sein konnte. Wurde das Verfahren dann irgendwann eingestellt aus Mangel an Beweisen. Aber da war deine Mutter wahrscheinlich sehr sauer auf dich, ne? Dass du dich so auf seine Seite geworfen hast. Ja, also wir hatten schon echt Stress deswegen und deshalb bin ich dann auch irgendwann ausgezogen, weil wir uns einfach nur noch angezickt haben und eigentlich nicht mehr wirklich miteinander klarkamen. Wie ist denn dein Beziehungsstand mit deinem Freund heute? Also momentan sind wir noch zusammen. Und es ist halt also, dass er das jetzt am Donnerstag gestanden hat, dass das doch war. Ach du je. Dir gestanden hat? Und du warst wirklich vorher fest davon überzeugt, dass er es nicht ist? Also eigentlich schon. Ich glaube, im tiefsten Inneren wusste ich es, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Wie hast du dir das denn so zurechtgelegt? Wer hätte es denn sonst sein können, wenn nicht dein Freund? Ein Einbrecher, der keine Spuren hinterlässt. Ach so. So doof sich das anhört. So doof sich das anhört. Bei irgendeiner Erklärung muss man sich ja dann hinlegen, ne? Ja. So, jetzt hat er dir das gestanden. Wie kam es denn dazu, dass er dir das gestanden hat? Also, ich hatte schon mal vor einem Jahr einen Zettel gefunden, so eine Rechnung, wo er eine ganz geringe Menge Gold verkauft hatte. Und da hat er aber gesagt, das ist von seinem Bruder Khalid gewesen. Dann hatte ich vor kurzem wieder sowas gefunden. Er hat mir versichert, dass es davon nicht ist, aber dann hat er gesagt, er kann nicht länger in sich halten, er muss das jetzt sagen. Dieser Zettel ist zwar nicht davon, aber er hat das wirklich gemacht. Was hast du denn da in dem Moment gedacht, als er das ausgesprochen hatte? Also für mich ist eine ganze Welt zusammengebrochen. Ich wusste nicht wirklich, was ich denken sollte, ja. Weil er einfach so viel hinterhängt. Nicht nur, dass ich natürlich auch an ihm hänge. Ja, aber er hat deine Familie, deine Mutter bestohlen. Und da waren da sicher Sachen bei, die vielleicht auch von hohem ideellen Wert waren. Gar nicht, es geht ja gar nicht um das Materielle. Ja, da waren auch Sachen von mir bei, mein Kommunionskätzchen. Und das Problem ist einfach, es hängt so viel dahinter, weil wir auch eine 7 Monate alte Tochter zusammen haben. Ach, das auch. Ja, aber Moment, jetzt musst du ihn doch gefragt haben, warum hast du das gemacht? Und er hat gesagt, dass er spielsüchtig war. Natürlich ist es so, wenn man keine Therapie gemacht hat, ist man es immer noch. Er geht zwar im Moment nicht spielen, aber das schlummert ja sozusagen in einem. Glaubst du ihm das oder ist das irgendwie eine Ausrede? Nee, das glaube ich ihm schon, weil als wir uns kennengelernt hatten, da war er wirklich schon sehr, sehr oft in der Spielhalle. Also nicht mehr nur so aus Spaß, sondern wirklich jeden Tag, wenn ich ihn angerufen habe, habe ich gemerkt, irgendwie ist da im Hintergrund ein Spielautomat. Weißt du, Nina, rechtfertigt und entschuldigt gar nichts. Und wenn er 10-mal spielsüchtig ist, darf er so etwas nicht machen. Dann muss er so viel Arsch in der Hose haben und dir sagen, pass mal auf, ich bin spielsüchtig, kannst du mir Geld leihen? Wenigstens hätte er das machen müssen, aber man beklaut, na, da müssen wir gar nicht drüber reden. So, und nun? Jetzt bist du im Überlegen, dich zu trennen, oder was? Ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Also die logischste Erklärung wäre natürlich jetzt zu sagen, okay, es ist Schluss. Nur für mich ist einfach halt auch der Hintergrund, dass wir eine Tochter zusammen haben. Natürlich hänge ich auch in gewisser Form noch an ihm. Auf der anderen Seite sehe ich meine Mutter, die hat das zwar ziemlich gefasst aufgenommen, weil sie das irgendwie schon immer geahnt hatte. Aber ich habe auch ein schlechtes Gewissen gegenüber ihr. Sowas wie eine moralische Verpflichtung einfach. Hat er sich denn bei deiner Mutter jetzt auch entschuldigt schon? Ja, also an dem Tag, wo er mir das gesagt hatte, das war abends, da habe ich dann noch meine Mutter angerufen, weil er gerne das meiner Mama auch persönlich sagen wollte. Und dann ist sie zu uns gekommen und da hat er ihr das dann erzählt und hat auch gesagt, im Hintergrund, weil er halt spielsüchtig ist, er hat ihr auch angeboten, dass er eine Therapie macht und dass er ihr das wenigstens den materiellen Wert zurückzahlt. Ja, das ist ja auch das Wenigste, was er tun kann. Wie hat deine Mutter darauf reagiert? Eigentlich sehr gefasst und kühl. Ich glaube, das war vielleicht auch so eine Art Genugtuung. Schutz, ja. Oder Schutz. Genugtuung und Schutz auch, dass sie dann nicht irgendwie da weinen muss oder so. Mensch, Lina, er sagt, er ist noch immer spielsüchtig. Nein, er sagt, er ist nicht mehr, er geht nicht mehr zum Spielen, aber er ist natürlich immer noch spielsüchtig. So war es, ne? Geht er auch arbeiten? Nee, er macht momentan eine Maßnahme, woraufhin eine Ausbildung folgen könnte. Ja. Glaubst du ihm, dass er in eine Therapie gehen will? Also er hat schon angerufen, er hat sich einen Termin geben lassen. Wie viel Schulden hat er? Meistens haben Spielsüchtige hohe Schulden. Hat er Schulden? Das weiß ich nicht. Hast du ihn danach gefragt schon? Also bis jetzt kam aber noch nie irgendwie Post oder so, dass irgendjemand von ihm Geld haben möchte. Mhm. Und ich habe auch noch nie mitbekommen, dass wenn man sich irgendwie bei unseriösen Leuten was leiht oder so, dann würden ja Leute auftauchen irgendwann und einen bedrohen. Da habe ich auch noch nichts von mitbekommen. Er wohnt jetzt, ihr wohnt zusammen, er wohnt bei dir, ihr wohnt in einem... Genau. Ja, so, die wichtigste Grundfrage, was empfindest du für ihn nach wie vor? Oder auch nicht? Also ich weiß, dass ich ihn immer noch liebe, aber es ist natürlich, das Vertrauen ist komplett zerstört dadurch. Und für mich ist einfach das Vertrauen auch eine Basis für eine Beziehung. Sehe ich ganz genauso. Sehe ich ganz genauso, Lina. Bei mir ganz genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Das Vertrauen wäre erstmal kaputt. Und ich würde immer irgendwie, wenn er was sagt oder was tut oder so, immer, ich wäre misstrauisch, na, stimmt's diesmal oder was hat er jetzt wieder im Schilde geführt? Andererseits, wenn du sagst, dass du ihn schon auch noch liebst und ihr habt gemeinsam ein Kind und immerhin muss man ihm zugute reichen, dass er von sich aus gestanden hat. Das müsste er ja auch nicht, hätte er auch nicht machen müssen. Ja. Erstmal würde ich an deiner Stelle von ihm fordern, dass er wirklich alles auf den Tisch legt. Alle Geheimnisse, die er noch mit sich herumträgt, die vielleicht auch mit dieser Spielsucht zusammenhängen. Vielleicht hat er doch bei vielen Privatpersonen noch Schulden, die ihm bedrängen oder irgendwas. Er muss alles, also das ist jetzt die Zeit, wo er alles auf den Tisch legen muss. Ja. Und wenn du ihm noch mal eine Chance gibst, dann musst du ihm das sagen, dass das nur mit radikaler Ehrlichkeit geht und dass du da auch Zeit für brauchst. Und dass er sich dieses Vertrauen wieder erarbeiten muss bei dir. Ja. Zum Beispiel, dass er sehr schnell, so schnell wie möglich in eine Therapie geht, als Zeichen seines guten Willens. Dass er so schnell wie möglich auch anfängt, vielleicht Nebenjobs anzunehmen, um das Geld deiner Mutter und auch dir zurückzugeben. Und dass er einfach ein grundehrlicher Mensch wird und sich dementsprechend auch verhält. Ja. Wäre ich habe halt auch Angst. Bitte? Entschuldigung, ich habe nur halt auch Angst, dass wenn ich das jetzt alles so durchgehen lasse, dass irgendwann, wenn meine Tochter das erfährt, dass sie dann irgendwann denkt, ach, das war ja ein Klacks. Mama hat ihm das ja auch verziehen, also ist das ja eigentlich nichts Schlimmes. Und halt auch einfach, dass ich meiner Mama dann ein schlechtes Gewissen gegenüber habe. Nein, deswegen, ich würde schon ihm gegenüber an deiner Stelle sehr hart auftreten und das genauso sagen, wie du es mir gerade gesagt hast, dass das Vertrauen kaputt ist. Aber dass du ihm und euch nochmal eine Chance geben möchtest, aber unter den Bedingungen, wie ich sie dir gerade gesagt habe. Das ist kein Klacks, das ist eine sehr, sehr, sehr ernste Sache und dafür muss er viel tun jetzt, um das wieder gut zu machen. Ja. Und das könntest du deiner Tochter, wenn es denn gelingt, dann kannst du das deiner Tochter auch so sagen. Ja. Und vielleicht sollten wir ihm auch die Chance geben. Vielleicht hat das auch aus einer großen Not heraus gemacht, was es nicht rechtfertigt, aber vielleicht sollte man ihm die Chance geben. Ja. Und wenn du das alleine so nicht schaffst, auch diesen Deal vielleicht mit ihm zu machen, dann geht doch mal ein oder zweimal zu einer Paar- oder Familienberatung und mach das in Anwesenheit von einem Psychologen. Ja, das wäre auch eine gute Idee. Ja. Dann kann man vielleicht noch anders und vielleicht noch offener miteinander reden. Ja. Also du musst quasi richtig einen Vertrag mit dem machen. Wenn das und das und das erfüllt wird, dann gibt es eine Chance. Ja. Ich könnte sogar an deiner Stelle verstehen, wenn du sagst, ich möchte eine Weile nicht mit dir zusammenwohnen. Das fände ich. Ja, das hatte ich auch schon überlegt, aber ich bin mir da so unsicher. Finde ich völlig gerechtfertigt. Wenn du das in das Paket ich gebe dir eine Chance, mit einbaust. Ich möchte aber ein bisschen Abstand haben und ich möchte nicht mit dir zusammen wohnen. Wir können uns gerne treffen und du kannst das Kind sehen und so weiter, aber wir wohnen erstmal nicht zusammen. Ist das auch eine harte Maßnahme? Und dann sieht er, dass du das ernst meinst und das nicht einfach so wegsteckst. Ja. Lina, wir geben dir jetzt mal noch eine Beratungsstelle an die Hand, wo du oder ihr gegebenenfalls hingehen könnt. Und dann musst du mal sehen, was du davon annimmst. Ja, super. Ja? Liebe Lina, du legst auf und Anna, meine Psychologin, ruft dich gleich an. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, 1.41 Uhr haben wir. Themenhinweis. Diese Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema, warum habe ich das bloß getan? Da hätte zum Beispiel der Freund von Lina, könnte da auch anrufen. Warum habe ich das bloß getan? Ich möchte gerne mit Menschen reden, die in einem Moment etwas ganz Spezielles getan haben, was danach ihr ganzes Leben in eine andere Richtung gelenkt hat. Also zum Beispiel eine falsche Entscheidung, großes Unglück hinterher. Ein geiler Moment, Leben oder Gesundheit vielleicht ruiniert. Oder ein falsches Wort, was man sagt, und alles ist zerstört. Also wenn ihr gerne mit mir über solche Momente in eurem Leben, die ihr sehr bereut und die euch sehr nachgehen, reden wollt, über dieses Thema, warum habe ich das bloß getan, dann meldet euch domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung und gerne auch während der Sendung an. So, jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und hier ist Oliver. Oliver ist 43. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Oliver, um was geht's? Ja, eigentlich könnte ich schon mit dem Thema anfangen, wo du jetzt die Themennacht drauf angesprochen hast. Mhm. Dass ich was bereue, was ich getan habe, beziehungsweise ich kann mich eigentlich noch auf letzte Woche beziehen, die Nacht, die ich nie vergessen werde. Ja, ja. Also ich bin 2011 im Oktober fast verstorben, weil ich viel zu viel getrunken habe, über Jahre, hinterher sehr, sehr exzessiv. Kam dann Anfang Oktober auf die Intensivstation und die Ärzte sagten schon, also der packt das nicht mehr. Und ein befreundeter Pfarrer, der war auch bei mir gewesen, zwei Nächte an meinem Bett, hat wohl die ganze Nacht für mich gebetet und er hat gesagt, er schafft das. Was waren, glaubten die Ärzte, dass du es nicht schaffst? Waren die Organe so geschädigt? Ja, ich war komplett gelb angelaufen. Also der ganze Körper war schon vergiftet. Als du da eingeliefert wurdest, warst du da auch stark alkoholisiert? Ich habe währenddessen, bevor ich auf die Intensiv kam, ich habe mir noch eine Wodka-Mischung sogar mit ins Krankenhaus genommen, weil ich gar nicht ohne konnte mehr. Und dann gingen irgendwann die Lichter aus und dann habe ich halt ein Erlebnis in einer Nacht gehabt, dass ich mich selbst irgendwo in meinem Bett beziehungsweise schon in einem Sarg gesehen habe, wie aus so einer Kameraperspektive. Und da war irgendwo der Scheideweg, also wo ich mich, glaube ich, entscheiden musste. Also wie so ein Nahtoderlebnis. Entweder war es ein Nahtoderlebnis oder war es einfach nur so eine Vision oder ein Traum oder dergleichen? Das kann ich ja nicht genau sagen, weil ich ja mehr oder minder bewusstlos war. Also es war in dieser Nacht, wo du eigentlich hättest sterben sollen? Ja. Oder wo die Ärzte gesagt haben, das überlebt er nicht? Das überlebt er nicht. Und dann habe ich halt wie aus so einer Kameraperspektive auf mein Bett beziehungsweise Sarg geschaut oder schauen können und konnte dann halt sehen, wie sich meine ganzen Freunde und Familie und so weiter von mir verabschiedet haben und ja, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Dann bin Waren denn real auch Leute dort und haben sich bei dir verabschiedet am Bett? Nein. Also jetzt in dieser Nacht nicht. Also außer der Pfarrer, der da gesessen hat und für mich gebetet hat, war sonst keiner da. Also war es wahrscheinlich eine sehr intensive Vision, die du da gehabt hast in diesem komatösen Zustand. Ich denke schon, ja. Ja. Aber für dich eine wegweisende Vision. Definitiv, auf jeden Fall. Also ich habe dann ungefähr eine Woche auf Intensiv gelegen und dann wurde ich auf Normalstation verlegt. Ich konnte dann auch erst gar nicht laufen und so weiter. Das musste ich auch erst wieder komplett lernen, weil mein Körper sowas von fertig war. Und nach diesem stationären Aufenthalt wurde ich noch auf eine psychiatrische Station verlegt, in ein anderes Krankenhaus. Dort musste ich halt noch zur Entgiftung bleiben. Und von da aus habe ich dann halt auch direkt eine Entziehungskur beantragt. Das war 2011? Das war 2011, ja. Heute ist 2013 oder jetzt. Bist du seitdem trocken? Ja, definitiv. Und richtig schön. Das glaube ich. Hättest du es nicht geschafft, wenn du diese Vision nicht gehabt hättest? Das kann ich dir so nicht sagen. Aber irgendwo hat das was in mir ausgelöst, was mir gesagt hat, ich war damals 41, du willst noch nicht sterben, du lebst viel zu gerne. Mhm. Und das ist mir da erstmal wieder bewusst geworden, weil ich jahrelang mehr oder minder, ja, viele Zeit auch quasi in einem Delirium verbracht habe durch diesen Alkohol. Ja. Wie viele Jahre warst du denn exzessiver Alkoholiker? Also die letzten 7, 8 Jahre vorher habe ich also ja sehr exzessiv getrunken, beziehungsweise ich habe mit Anfang 20 bestimmt angefangen, habe jeden Tag getrunken. So in der Schlussphase, den Jahren davor, bevor es dann passierte, 2011, wie viel hast du da so pro Tag getrunken? Wie war dein Alkoholkonsumverhalten? Also ich bin ja tagsüber ganz normal auf die Arbeit gegangen, das habe ich irgendwie auch noch hinbekommen. Ich weiß nicht mehr wie, aber dann, wo ich nach Hause gekommen bin, dann ging natürlich erstmal Wein und Sekt. Und dann in der letzten Phase, da ging es dann halt nur noch über Wodka. Wie viel Wodka am Tag? Ja, ich schätze mal eine 3/4 Flasche Wodka und 2 Flaschen Wein waren das bestimmt. Und dann hast du auch in der Phase noch gearbeitet? Ja, jeden Tag auf die Arbeit gegangen. Was hast du gearbeitet? Ich war in einem großen Warenhauskonzern, 22 Jahre. Bahnhofkonzern? Warenhauskonzern, ja. Mhm. Ja. Und das hat man dir da nicht angemerkt? Doch, man hat es mir wohl auch angemerkt, weil ich auch den nächsten Tag natürlich auch zum Teil mit einer Fahne auf die Arbeit gegangen bin. Und wahrscheinlich auch völlig fertig aussahst. Ja. Und dann kamst du abends nach 8 Stunden Arbeit nach Hause und hast dir dann diese ungeheuren Mengen Alkohol reingepfiffen. Ja, der erste Weg war im Kühlschrank. Man hat ja irgendwo den ganzen Tag nur an diesen scheiß Alkohol denken müssen. Hoffentlich hast du genug zu Hause und hoffentlich ist die Arbeit bald rum, damit du dir das erste Glas einfach in den Kopf schütten kannst, damit du wieder ruhiger wirst und so weiter. Also ein total desolater Zustand. Wie war denn in diesen Jahren dein Beziehungsstatus? Ich war auch mal in einer Beziehung drin, wo ich aber auch nicht sehr glücklich war. Und dann so die letzten 4 Jahre vorher, bin ich solo gewesen. Mhm. Und Das hat das wahrscheinlich ja noch befördert. Du kamst ja nach Hause, da warst du alleine und war nur die Wodkaflasche als dein Freund da. Ja, das hat ja niemand mitbekommen. Ja, eben, genau. Ja. Mhm. Mhm. Weißt du, du hast wahrscheinlich jetzt im Zuge der Therapie und all dem, was passiert ist, viel darüber nachgedacht. Warum bist du zum Alkoholiker geworden? Ich denke, das hat irgendwo auch schon in der Kindheit angefangen, weil mein Stiefvater, der hat mich auch sexuell missbraucht. Mhm. Und dann eigentlich immer nur unglückliche Beziehungen gehabt, unzufrieden mit dem Leben. Und irgendwo war das wie so ein Sog, wo ich überhaupt nicht mehr alleine rausgekommen wäre. Immer wenn ein sexueller Missbrauch stattgefunden hat, ist das natürlich oftmals der Auslöser für schwere seelische Erkrankungen, die später eintreten oder für Verfehlungen. Wie alt warst du, als der Stiefvater das gemacht hat? Ich muss zwischen 8 und 10 gewesen sein. Mhm. Hast du das jetzt im Zuge deiner Alkoholtherapien auch nochmal thematisiert? Ja, habe ich. Wie war das für dich, das da dann vielleicht auch wahrscheinlich zum ersten Mal einem Therapeuten zu erzählen? Ja, beziehungsweise es war eine reine Männerklinik und das war ja dann in der Runde mit 8 bis 10 Männern und das war schon ziemlich heftig und auch sehr emotional. Mhm. Also das alles zu erzählen, beziehungsweise das alles sich nochmal so richtig bewusst in den Kopf reinzuholen, also sehr schwere Sache. Hattest du, ich habe es gerade so unterstellt, hast du da wirklich zum ersten Mal drüber gesprochen? Ja, da ja. Meine Mutter weiß da heute noch nichts von. Warum hast du es ihr nie erzählt? Weil ich mich nie getraut habe. Also bis heute nicht? Nee, bis heute nicht. Ist sie denn mit dem Mann immer noch zusammen? Der ist verstorben und da war ich auch nicht sehr traurig drüber. Das glaube ich. Da ist es deine Mutter wahrscheinlich auch schon eine ältere Dame? Nee, meine Mutter ist 61, habe noch eine ziemlich junge Mutter. Dann würde es dir vielleicht gar nicht schlecht tun, das ihr auch jetzt mal zu erzählen. Ich weiß nicht, ob das in Ordnung ist, wenn man das da nochmal mit ihr auffüllt. Weiß ich nicht. Es ist wirklich die Frage, ja, das muss man genau bedenken. Es ist die Frage, wie wichtig das für dich ist. Ob du jetzt, nachdem du das auch in der Therapie besprochen hast, so für dich mehr oder weniger abgeschlossen hast. Oder ob da doch noch mehrere Fragen offen sind und Felder offen sind. Das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube nicht, dass ich das da nochmal offen machen möchte. Mhm. Wie ist dein Verhältnis denn heute zu deiner Mutter? Das Verhältnis zu meiner Mutter war schon immer klasse. Das ist super. Gibt es denn so ganz ferne oder latente Vorwürfe, dass sie dich nicht damals geschützt hat vor diesem Mann? Das konnte sie nicht. Er war selbst Alkoholiker und sie war ihm irgendwo hörig. Sie ist von morgens bis abends nur arbeiten gegangen, hat das Geld rangeschafft und er hat es halt versoffen. Ne? Sie hat das gar nicht mitbekommen können. Naja. Jetzt sind wir ganz weit von dem Thema abgekommen, weswegen du angerufen hast. Also das war kein Nahtoderlebnis, aber es war irgendwas Wichtiges, was da in dir passiert ist. So kann man es ja festhalten. Auf jeden Fall. Was dich aufgerüttelt und geschüttelt hat, dass du einen neuen Lebensweg gehst. Und insofern ist das eine tolle Geschichte. Ja. Und ein großes Glück, dass du den Dreh gekriegt hast und gefunden hast. Ja, und ich muss sagen, das Leben ist jetzt auch wirklich wieder lebenswert und ich kann auch jedem nur Mut machen, der da wirklich irgendwo in so einem tiefen Loch hängt. Man muss sich selbst rauskämpfen. Da kann keine andere helfen. Mhm. Ne? Aber dann wirklich den Mut fassen, irgendwo zu einer Suchthilfe zu gehen, das sind echt total tolle Leute. Man muss sich auch selbst erstmal akzeptieren als Suchtkranker. Ja, man muss erstmal so weit tief im Sumpf hängen, um sich das einzugestehen. Das ist das Schwierigste überhaupt an der ganzen Sache. Hattest du eigentlich damals deine Arbeitsstelle dann verloren? Ich habe es so gemacht, also ich war so in der Bredouille drin, dass ich einen Aufhebungsvertrag gemacht habe. Mhm. Also ich bin nicht gekündigt worden, habe ich gekündigt. Somit habe ich eine kleine Abfindung bekommen. Und bist du heute wieder irgendwie beruflich tätig? Leider nein. Also da haben sich mehrere Erkrankungen, haben sich natürlich chronische Erkrankungen eingeschlichen. Ich bin direkt vom Vollgehalt in Hartz IV gerasselt. Mhm. Und was ich aber mache, das ist, ich mache ein Ehrenamt in der Wohnstätte für Behinderte. Mhm. Mhm. Da gehe ich einmal wöchentlich hin, beziehungsweise jetzt habe ich angefangen, da mal eine Nacht im Monat zu arbeiten. Mhm. Und wenn die Rente durch ist, kann ich da auch sofort auf 450 Euro Basis anfangen. Sehr gut. Also so bahne ich mir meinen Weg. Ja, Respekt, Oliver. Finde ich toll. Also es gibt ja immer wieder Leute, die schaffen es dann und die kriegen die Kurve und leider viele nicht. Aber du bist ein gutes Beispiel. Schön, dass du uns das erzählt hast. Sehr gerne. Damit kannst du sicherlich anderen Menschen Mut machen, die genau in der Lage sind, wie du damals warst. Mhm. Insofern ist es gut, dass du dich gemeldet hast. Und alles Gute und viel Glück weiterhin. Okay, Domian, darf ich ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne, wir rufen dich gleich nochmal an wegen deiner Anschrift. Ich bedanke mich. Tschüss, ciao. Ja, tschüss. 1.53 Uhr und hier ist die Silvia. Und die Silvia ist 49, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Silvia. So, liebe Silvia, über was reden wir beide? Über was reden wir? Ich bin vor 2 Wochen im Krankenhaus gewesen. Und es war eine Routineoperation. Es wurde Metall und Platten und Schrauben aus dem Bein entfernt. Mhm. Und es hat sehr stark nachgeblutet. Eigentlich war es eine Routineoperation. Und diese Drainageflasche war am Tag der OP abends schon relativ gefüllt. Am nächsten Morgen war sie knallvoll. Und dann kam eine Krankenschwester rein und sagte, wollen wir die Drainage ziehen. Und dann habe ich gesagt, es ist vielleicht noch ein bisschen früh. Es blutet doch so stark. Und dann hat sie gesagt, nee, machen wir mal raus. Mhm. Und zog diesen Schlauch und dann hat es nur noch so gespritzt und dann hat sie ganz viele Wundauflagen drauf gedrückt und meint, halten Sie mal, jetzt müssen wir es ein bisschen dicker verbinden. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne mal einen Arzt sehen und sagte, nee, es ist jetzt keine Zeit, ist auch keiner da. Mhm. Sie fahren Sie mal ruhig heim. Und das ist eigentlich ein Unding, weil ich bin auch noch Privatpatient. Ich wurde genötigt, einen Check-up-Vertrag zu unterschreiben. Mhm. Und dachte, das kann doch alles nicht sein. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, ob man nicht mal drüber gucken könnte. Nee, fahren Sie mal, wir brauchen Ihr Bett. Mhm. Nein, dann bin ich nach Hause gefahren und am nächsten Tag, auf einmal wurde ich ein bisschen schlappi und habe auf der Couch gelegen, sowieso die ganze Zeit, weil das Bein hochgelagert werden muss. Und dann war ich am Telefonieren und schaute da drauf und das Blut lief plötzlich aus dem Thrombosestrumpf aus diesem Verband, der ganz, ganz dick war. Und der war plötzlich gefüllt wie so eine überdicke Pampers von einem Baby. Mm, yeah. Und dann habe ich eine Freundin angerufen und sagte, kannst du bitte mal kommen, ich muss mal zum Arzt. Und dann sagte sie, in 20 Minuten. Und innerhalb dieser 20 Minuten lief das Blut nur noch in Strömen, also an allen Ecken aus diesem Strumpf. Mm. Ich hatte solche, ich sag mal jetzt Crocs, die kennt ja jeder, die haben Löcher an den Seiten unten und am Fuß und dann lief überall das Blut nur noch raus. Und eigentlich ist das ja dann ein Fall für einen Notarzt. Ja, aber ich konnte ja nicht ahnen, was da passiert ist, ja. Und dann dachte ich, okay. Und auf einmal war ich auch ziemlich kopflos. Und dann habe ich eine halbe Küchenrolle drum gewickelt und noch einen weiteren Verband und habe dann, weil die Freundin nicht kam, meine Krücken genommen, meinen Schlüssel genommen und bin zur nächstbesten Nachbarin. Mhm. Und die war völlig entsetzt, hat mir einen Müllsack um mein Bein oder mein Bein da reingesteckt und fuhr mit mir zu meinem Hausarzt, der nur 2 Kilometer entfernt seine Praxis hat. Ja. Und ich habe mich auch telefonisch avisiert und ich habe gesagt, ich blute wie ein Schwein. Ja, ja, kommen Sie mal. Aber es konnte ja keiner ahnen, was da los ist. Und er packte das Bein aus und das Gesicht entgleist und dann sagte er nur, ja, die haben ja das Bein gar nicht zugenäht. Ach du Gott. Und dann habe ich gesagt, was? Und dann sagt er, ich kann jetzt gar nichts machen, wir müssen sofort einen Krankenwagen rufen. Also die haben eine Platte entfernt aufgrund einer früheren Operation. Genau, vor anderthalb Jahren wurden... Und das wäre jetzt ein Routine-Eingriff gewesen, die rauszunehmen. Und die haben das Bein nicht zugenäht? Ja. Und haben die Drainage einfach da irgendwie so reingelegt in die offene Wunde? Nein, es waren Klammerpflaster angebracht, die man dann später gesehen hat. Also auch ich. Mhm. Aber mein Arzt sagte erst, hat laut gedacht, ob die vielleicht so eine neue Klebetechnik da genommen haben. Mhm. Aber man kann ja an ein Knie, wo man sich total viel bewegt, kann man ja nicht sowas dran. Ne? Ach du lieber, ja, aber da musstest du doch sofort wieder in die Klinik. Genau. Ja. Und dann hat er noch gefragt, ob ich in das eigentliche Krankenhaus möchte. Das sage ich auf keinen Fall. Ich möchte ins nächstbeste. Mhm. Und dann kam der erst, dann kam ich in die Notaufnahme und dann kommt ein Arzt rein, schaut da rein, das Gesicht fiel ihm runter, er ging raus. Und dann sage ich zur Schwester, was hat denn der? Sagt sie, ich weiß es nicht. Und dann habe ich gesagt, nehmen Sie bitte mal mein Handy und machen mal ein Foto. Und dann hat sie gesagt, wollen Sie sich das überhaupt antun? Sage ich, irgendwann kann ich da mal hingucken, im Moment nicht. Mhm. Und dann machte sie ein Bild, Gott sei Dank, habe ich jetzt auch ein Foto davon. Mhm. Und dann kommt der nächste Arzt rein mit dem ersten, dann schaute er da rein, nahm eine große Pinzette und holte Klammerpflaster. Jetzt weiß ich auch, wie Klammerpflaster aussehen. Holte mehrere Klammerpflaster raus, schmiss die weg. Und fragte, wann haben Sie zuletzt gegessen und getrunken? Und dann sagte ich um 2:30. Und dann meinte er, das ist aber doof, jetzt haben wir 5:30, ist ja gerade mal 3 Stunden. Sag ich, warum? Und dann meinte er, ja, wir müssen Sie sofort operieren. Mhm. Und da habe ich gesagt, warum denn das? Und dann sagt er, ja, das ist ja alles offen, das müssen wir alles neu öffnen, die Wunden nochmal neu ausschneiden und neu nähen. Boah, ist das unglaublich. Bist du denn dann operiert worden noch? Ich bin sofort, innerhalb von einer halben Stunde. Das ging also doch. Um 5 Uhr war ich bereits im OP und habe auch schon geschlafen. So, ich hoffe, dass da eine fette Anzeige schon der Nein, Klinik... Nein, eben noch nicht. Das Problem ist, vor Dienstag vor 2 Wochen, Donnerstag bin ich operiert worden, also noch nicht mal 2 Wochen jetzt her. Mhm. Und Freitag habe ich mit der Assistentin von diesem Operateur gesprochen, das ist eine große Praxis. Und ein Teil der Arzthelferin hat eine Zusatzausbildung, dass die nähen dürfen im OP. Mhm. Ist mir auch vorher nicht bekannt gewesen. Mhm. Und dieses Mädel hatte ich am Telefon und habe sie direkt gefragt, ob sie mich genäht hat. Mhm. Und hat sie gesagt, sie glaubt es, aber es könnte auch ihre Kollegin gewesen sein. Mhm. Und das Doofe ist, dass ich die Letzte war an dem Tag, die operiert worden ist. Ja. Und ich vermute mal, die haben das geklammert, damit es nicht so blutet. Yeah. Und eine von den beiden sollte es dann machen. Und dann habe ich ihr das erzählt und dann sagt sie, das kann überhaupt nicht sein. Also sie hat es immer wieder abgestritten, hat aber während dem Telefonat dem Arzt eine Mail geschickt am Freitagabend und sagte, also spätestens Montag werden wir irgendwie voneinander hören. Und das ist ja mittlerweile, das haben wir ja schon wieder Montag gehabt, es ist kein Rückruf gekommen. Ja. Und ich habe meinen Hausarzt kontaktiert, ob er das bestätigen würde, sagte, da waren keine Fäden. Mhm. Und ich habe mit dem Anwalt telefoniert. Und der hat gesagt, ich soll da was machen. Das Dümmste, was ich hätte tun können, war allerdings, diese Praxis zu informieren, ja, des Operateurs. Ja. Aber bevor jetzt die Sendung gleich vorbei ist, Silvia, die allerwichtigste Frage, wie geht's dir im Moment? Nicht so gut. Also meine Genese ist wesentlich schlechter. Das glaube ich. Ich kann immer noch keine Krankengymnastik machen. Mein Bein ist ganz furchtbar geschwollen. Mhm. Die Naht sieht ganz schrecklich aus, weil die ja ganz anders genäht worden ist als Silvia, ursprünglich. Jetzt müssen wir leider Schluss machen. Schade. Wehre dich, soweit du kannst und mit allen Mitteln. Das ist ein Skandal, das ist ein Unding. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Vielen Dank. Gerne. Tschüss. Ciao. Danke, tschüss. In der Technik heute Nacht, Dennis Eickmeier. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. 1:05 Uhr morgen. Bis dahin, gute Nacht. Tschüss.